Es ist 6 Uhr. Antenne Pirmasens. Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Mit Daniel Driller, guten Morgen. Fast eine Woche nach dem Eintreffen des Tropensturms Harvey in Texas werden die Folgen der von ihm angerichteten Verwüstung langsam sichtbar. 100.000 Häuser in den Überflutungsgebieten um die Millionenmetropole Houston und in weiteren Gegenden von Texas und Louisiana sind beschädigt worden. Die Behörden befürchten viele Tote. Viele Schäden werden erst sichtbar werden, wenn das Hochwasser zurückgegangen ist. Wegen kleiner Explosionen in einer Chemieanlage in der Nähe von Houston wurden mehrere Polizisten mit Atemwegsreizungen vorübergehend behandelt. In der Region Aachen in Nordrhein-Westfalen beginnt heute die vorsorgliche Verteilung von Jodtabletten für den Fall eines Atomunfalls. Wegen der Nähe zum umstrittenen belgischen Kernkraftwerk Tihange hatte die Region beim Land Nordrhein-Westfalen darauf gedrungen, die Bevölkerung schon jetzt mit den Tabletten zu versorgen. Politik und Verwaltung bezweifeln, dass dies im Ernstfall rechtzeitig gelingen kann. Bundesweit werden die Tabletten zentral gelagert und nur im Bedarfsfall ausgegeben. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass die Tabletten zu früh eingenommen werden und nicht wirken. Das ohnehin schwer belastete Verhältnis zwischen den USA und Russland wird durch einen Streit über diplomatische Vertretungen im jeweils anderen Land schwer belastet. Die USA forderten Russland auf, sein Konsulat in San Francisco zu schließen. Ferner müssten zwei diplomatische Abteilungen in New York und Washington geschlossen werden. Washington reagierte damit auf die Reduzierung des eigenen Personals in Vertretungen in Russland. Moskau hatte die Regierung von Präsident Trump nach US-Angaben aufgefordert, das Personal auf 455 Kräfte zu reduzieren. Nervenstarke deutsche Volleyballer haben zum ersten Mal seit 24 Jahren ein Europameisterschafts-Halbfinale erreicht und ihre Hoffnungen auf die erste Medaille gewahrt. Die deutsche Mannschaft bezwang im Viertelfinale den Weltranglisten 27. Tschechien mit 3:1. Nach ihrem vierten Sieg trifft die Mannschaft morgen auf Serbien. Das hatte Bulgarien mit 3:0 besiegt. In Krakau wollen die Deutschen zum ersten Mal ins Endspiel einziehen und sich die Premierenmedaille bei einer Europameisterschaft sichern. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion. Und jetzt Nachrichten aus der Südwestpfalz. Im Studio Robert Roth, schönen guten Morgen. Das Zweibrücker Oktoberfest kehrt wieder auf den Schlossplatz in die Innenstadt zurück. Dies haben sich die meisten Besucher so gewünscht. Vom 15. bis zum 17. September kann im rund 1500 Besucher fassenden Festzelt gefeiert werden. Los geht es traditionell mit dem Fassbieranstich am Freitag um 19.30 Uhr. Karten und Tische können auf der Internetseite www.oktoberfest-zweibrücken.de reserviert werden. Nicht ganz reibungslos läuft der angestrebte Umzug der Firma Procar von der Blocksbergstraße in die Automeile auf der Husterhöhe ab. Entsprechende Gerüchte hat auch Procar-Geschäftsführer und Mitinhaber Edgar Eddie Schütz bestätigt. Unstimmigkeiten gäbe es beim Kaufvertrag zwischen Procar und der Stadt, der das etwa 12.000 Quadratmeter große Grundstück in der Texas Avenue gehört. Zwei Alternativgrundstücke habe das Unternehmen deshalb gerade im Auge. Architekten würden gerade die Tauglichkeit prüfen. Vorstellbar sei allerdings auch, am alten Standort in der Blocksbergstraße zu bleiben. Der Eigentümer zieht mittlerweile einen Verkauf des Geländes für das Procar Miete bezahlt in Betracht. Am vergangenen Mittwoch kam es auf der Höhenstraße in Zweibrücken-Mörsbach zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Zu dem Auffahrunfall kam es, als zwei Pkw-Fahrer wegen eines entgegenkommenden Wagens anhielten, um ihn abbiegen zu lassen. Ein nachfolgender dritter Fahrer erkannte dies zu spät und konnte nicht mehr abbremsen. Zwei der drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Und zum Sport. Die Tänzerinnen der Tanzgruppe Junior Team Kami des Campus Pirmasens haben sich bei der World Street Dance Championship im schottischen Glasgow auf den 7. Platz getanzt. Für die 13- bis 17-jährigen Tänzerinnen gab es am Montagabend einen Riesenempfang in der Heimat samt Konfettikanonen und tosendem Applaus. Bei der U18-WM nahmen insgesamt 27 Teams aus der ganzen Welt, beispielsweise Neuseeland, Kanada oder Japan, Teil. Sieger wurde dieses Jahr das Team aus Holland. Aber man ruht sich nicht auf den Lorbeeren aus, sondern das nächste Ziel seien die süddeutsche und deutsche Meisterschaft im kommenden Jahr. Der beste Wetterservice für die Südwestpfalz. Das Wetter bei uns in der Region, das ist am heutigen Freitag ein kleines bisschen wechselhaft. Bei maximal 19 Grad gibt es nämlich Sonne und Wolken im Mix. Und das hält sich auch den ganzen Tag so. Die nächsten Tage wird es dann beim Antenne-Wettertrend ein bisschen nasser. Morgen bei maximal 18 Grad gibt es auf jeden Fall wieder graue Wolken und Regen mit ein kleines bisschen Sonnenschein zwischendurch. Aber am Sonntag bei maximal 19 Grad, da sieht es dann ähnlich aus. Der schnellste Verkehrsservice im Antenneland. Präsentiert vom Autohaus Karl und Seffrin. Ihr Hyundai-Partner in Kontwig, Pirmasens und online unter www.auto-kus.de. Hallo auf die Straßen. Aktuell ist nicht viel los bei uns in der Region. Sie haben freie Fahrt. Geblitzt wird gerade auch nicht. Falls Sie da aber noch etwas sehen, können Sie natürlich auch einfach mal ganz schnell hier unter der kostenlosen Hotline durchklingeln. 08000 88 4 88 4. So Leute, wir... jetzt habe ich mich vertan. Also auf jeden Fall wünschen wir jetzt Ihnen noch eine gute und sichere Fahrt. Antenne Pirmasens. Meine Stadt. Mein Sender. Mein Morgen. So, jetzt aber. So, Leute, wir haben es geschafft. Der letzte Tag der Arbeitswoche liegt vor uns. Nur noch heute und dann können die meisten von uns ins wohlverdiente Wochenende abzischen. Ja, und damit Sie auch so richtig schön motiviert in den Tag starten, gibt es jetzt hier erstmal ein bisschen Musik auf die Ohren. Und zwar die neue Single von Mika. Burden Down heißt das Teil jetzt hier bei der neuen Antenne. Oh, sweet lady, if you just could lay your burden down. Tries to fly, to live her life. Spread her wings, but it's hard to arise with a heavy mind. She's a beauty caught in darkness. Anytime the chains will burst, she's gotta shine. Burden Down um 6.09 Uhr hier bei der neuen Antenne an diesem Freitagmorgen. Aufstehen ist ja schon echt so eine Sache für sich. Auch wenn das Wochenende jetzt schon winkt, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Also schlürfen Sie doch einfach mal einen Kaffee, machen Sie ein bisschen Frühsport. Hier gibt es jetzt noch ein bisschen passende Musik und dann starten Sie einfach mal in den Tag. Und der Start in den Tag ist dann auf jeden Fall gerettet. Elo, All Over the World um 6.09 Uhr hier bei der neuen Antenne. Hier ist die neue Antenne. Meine Stadt, mein Sender. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Head for the next town running. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Mit No Roots um 6.17 Uhr hier bei der neuen Antenne am Freitagmorgen. Im weiten Musikuniversum gibt's ja schon ein paar Bandleichen. Die einen gründen sich gerade neu, während sich die anderen schon wieder trennen. Ja, und egal, was gerade abgeht, die Songs laufen irgendwie immer noch im Radio. So ist es auch mit einem Song von der Band aus den 90ern. Toploader haben nämlich im Jahr 1999 einen Song rausgehauen, der auch fett in den Köpfen hängen blieb. Mit ihrem Cover von King Harvest's Song Dancing in the Moonlight im Jahr 2000 stiegen sie mit dem Song in die deutschen Singlecharts ein und schafften es auf Platz 15 als Höchstplatzierung. In dem Lied geht es übrigens um eine Nacht, wo der Mond schön scheint und man an nichts anderes denken will, als im Mondlicht zu tanzen. Eine ziemlich coole Vorstellung eigentlich, ruft bei mir im Kopf auch direkt so ein paar Bilder hervor. Und auch wenn der Song jetzt nicht gerade die höchste Chartplatzierung erreicht hat, ist er doch immer wieder mal irgendwo zu hören. Zum Beispiel jetzt auch hier bei uns Toploader Dancing in the Moonlight, jetzt hier in der Morning Show um 6.18 Uhr. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Mein Sender. Antenne Pirmasens. You got it! Geweckt. Präsentiert von Autohaus Winwa in Rotalben. Ihr Renault- und Dacia-Partner im Stadt- und Landkreis. Autohaus-winwa.de. Und gleich haben wir noch ein bisschen Musik von den Sporties für Sie. 54, 74, 90, 2010 gibt's gleich hier bei uns in der Antenne Morning Show. Schön war's, alter Freund. Bis dann, mein Bester. Halt die Ohren steif. Leb wohl. Mach's gut, Alter. Danke. Gehen Sie im Guten. Jetzt mit einem Audi-Neuwagen bis zu 10.000 Euro Umweltprämie für Ihren alten Diesel sichern. Informieren Sie sich am besten gleich bei Ihrem Audi-Partner oder unter audi.de/Umweltprämie. Wir bei Kemmler Kopiersysteme sind der Meinung, wenn Sie unsere Leistungen im Radio schon nicht sehen können, sollten Sie sie wenigstens einmal hören. Sie hören also jetzt unsere Lösungen zur Kostenreduzierung. Drucken, kopieren, scannen. Das Team von KKS Kemmler Kopiersysteme bietet kostengünstige Konzepte für Ihre Papierausgabe. Wenn Sie jetzt unsere Lösungen zur Kostenreduzierung nicht nur hören, sondern auch erleben wollen, sollten wir uns unbedingt kennenlernen. Im Internet unter www.kks-kl.de. Weniger Budget, mehr Leistung. KKS Kemmler Kopiersysteme. Ich wollte noch mal Tschüss sagen. Gehen Sie im Guten. Jetzt auch mit attraktiven Wechselprämien für Benziner. Mehr Infos bei Ihrem Audi-Partner oder unter audi.de/wechselprämie. Hallo, ich grüße Sie. Neu bei Bachmann Schlafkultur. Die Matratze Wohljahr mit Klimaband. Bequem wie ein Wasserbett. Hoch wie ein Fuchsspring. Passt in jedes Bettgestell. Erhält mich nur bei Bachmann Schlafkultur. Pirmasens, Ringstraße. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche frischer Putenschenkel am Stück. Das Kilo für nur 2,49 Euro. Und Penny Sonnenblumenöl. Die 1 Liter Flasche für nur 99 Cent. Und auch am Samstag gibt's frischen Putenschenkel. Das Kilo für nur 2,49 Euro. Und Penny Sonnenblumenöl. Die 1 Liter Flasche für nur 99 Cent. Also am Framstag erstmal zu Penny. Skoda weiß, wie wir ticken. Wir sind pünktlich. Wir sind bescheiden. Jetzt bei Skoda. Attraktive Modelle mit tollen Extras. Wir sind spontan. Ihren Diesel nehmen wir für bis zu 6.000 Euro. Skoda, made for me. Freuen Sie sich auf attraktive Modelle, die perfekt zu Ihnen passen. Jetzt mit bis zu 6.000 Euro Bye-Bye-Bonus, wenn Sie Ihren Diesel eintauschen und sich für einen neuen Skoda entscheiden. Mehr beim teilnehmenden Skoda-Partner oder unter skoda-made-for-me.de. Skoda, simply clever. Für unsere Kinder, für unsere Eltern, für unsere Partner, für unsere ganze Familie geben wir alles. Und wenn es sein muss, sogar unser letztes Hemd. Und wer das Beste gibt, hat das Beste verdient. Mit Magenta 1 und jeder weiteren Family Card für Freunde und Familie sparen wir zusätzlich bis zu 40 Euro im Monat. Denn je mehr wir sind, desto günstiger wird's. Die Family Card mit Magenta 1 Vorteil. Die Zusatzkarte zu Ihrem Mobilfunkvertrag. Jetzt in allen Telekom-Shops. Real präsentiert das beste Fleisch zum besten Preis. Zum Beispiel frisches Schweinestielkotelett oder Filetkotelett, je Kilo nur 3,88 Euro. Oder frischer Braten, Rollbraten oder Gulasch aus der Schweineschulter, je Kilo nur 3,33 Euro. Nur heute und morgen und nur bei Real. Einmal hin, alles drin. Grenadiermarkt in Pirmasens. Vom 1. bis 6. September auf dem Messplatz. Am Freitag ab 17 Uhr Happy Hour mit ermäßigten Fahrpreisen und um 18 Uhr offizielle Eröffnung. Erleben Sie tolle Attraktionen, zwei einzigartige Hochfahrgeschäfte und vieles mehr. Besuchen Sie auch unseren Biergarten mit außergewöhnlichem Flair. Montag, Familientag, Dienstag und Mittwoch Krämermarkt. Kopfüber ins Vergnügen auf dem Grenadiermarkt in Pirmasens. Antenne Pirmasens. Nachrichten aus Pirmasens und der Südwestpfalz. Zweibrücker Oktoberfest wieder am Schlossplatz. Umzug der Firma Proka vor dem Aus und Auffahrunfall verursacht 15.000 Euro Schaden. Im Studio Robert Roth, schönen guten Morgen. Das Zweibrücker Oktoberfest kehrt wieder auf den Schlossplatz in die Innenstadt zurück. Dies haben sich die meisten Besucher so gewünscht. Vom 15. bis zum 17. September kann im rund 1.500 Besucher fassenden Festzelt gefeiert werden. Los geht es traditionell mit dem Fassbieranstich am Freitag um 19.30 Uhr. Karten und Tische können auf der Internetseite www.oktoberfest-zweibrücken.de reserviert werden. Nicht ganz reibungslos läuft der angestrebte Umzug der Firma Proka von der Blocksbergstraße in die Automeile auf der Husterhöhe ab. Entsprechende Gerüchte hat auch Proka-Geschäftsführer und Mitinhaber Edgar Eddie Schütz bestätigt. Unstimmigkeiten gäbe es beim Kaufvertrag zwischen Proka und der Stadt, der das etwa 12.000 Quadratmeter große Grundstück in der Texas Avenue gehört. Zwei Alternativgrundstücke habe das Unternehmen deshalb gerade im Auge. Architekten würden gerade die Tauglichkeit prüfen. Vorstellbar sei allerdings auch, am alten Standort in der Blocksbergstraße zu bleiben. Der Eigentümer zieht mittlerweile einen Verkauf des Geländes für das Proka Miete bezahlt in Betracht. Am vergangenen Mittwoch kam es auf der Höhenstraße in Zweibrücken-Mörsbach zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Zu dem Auffahrunfall kam es, als zwei Pkw-Fahrer wegen eines entgegenkommenden Wagens anhielten, um ihn abbiegen zu lassen. Ein nachfolgender dritter Fahrer erkannte dies zu spät und konnte nicht mehr abbremsen. Zwei der drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Und zum Sport. Die Tänzerinnen der Tanzgruppe Junior Team Kami des Campus Pirmasens haben sich bei der World Street Dance Championship im schottischen Glasgow auf den 7. Platz getanzt. Für die 13- bis 17-jährigen Tänzerinnen gab es am Montagabend einen Riesenempfang in der Heimat samt Konfettikanonen und tosendem Applaus. Bei der U18-WM nahmen insgesamt 27 Teams aus der ganzen Welt, beispielsweise Neuseeland, Kanada oder Japan, Teil. Sieger wurde dieses Jahr das Team aus Holland. Aber man ruht sich nicht auf den Lorbeeren aus, sondern das nächste Ziel seien die süddeutsche und deutsche Meisterschaft im kommenden Jahr. Der beste Wetterservice für die Südwestpfalz. Heute ist es bei uns im Antennenland so ein kleines bisschen wechselhaft. Es gibt sehr viele graue Wolken, auch ein bisschen Sonnenschein zwischendurch mal. Das Ganze bei maximal 19 Grad. Die nächsten Tage wird es dann eher wieder ein bisschen nass beim Antennenwettertrend. Morgen bei maximal 18 Grad gibt es ein bisschen Sonnenschein, graue Wolken und leichte Schauern immer mal wieder zwischendurch. Und am Sonntag, da sieht es bei maximal 19 Grad genauso aus. Der schnellste Verkehrsservice im Antennenland. Präsentiert vom Autohaus Karl und Seffrin. Ihr Hyundai Partner in Kontwig, Pirmasens und online unter www.auto-kus.de. Hallo auf die Straßen. Aktuell ist nichts los bei uns. Sie haben freie Fahrt. Blitzer gibt's gerade auch keine, aber falls Sie noch irgendwo was sehen, zum Beispiel auch irgendwelche Behinderungen, Staus oder auch Blitzer, dann können Sie natürlich einfach mal hier unter der kostenlosen Hotline durchklingeln. 08000 88 4 88 4. Wir wünschen allen Autofahrern draußen jetzt auf jeden Fall eine gute und sichere Fahrt an diesem Freitagmorgen. Antenne Pirmasens. Meine Stadt. Mein Sender. Mein Morgen. Jetzt um kurz nach 6:30 ist es mal wieder Zeit für den Antenne Morningsport. Also wenn Sie noch nicht so richtig wach sind, kommen Sie hier jetzt auf jeden Fall richtig schön in Schwung. Wir marschieren hier jetzt einfach mal ein bisschen auf der Stelle. Ich mache auf jeden Fall mit und vielleicht heben Sie dazu noch nacheinander die Arme in die Höhe. Das kurbelt auf jeden Fall den Kreislauf an und passend dazu gibt es jetzt natürlich auch noch ein bisschen sportliche Musik. Hier jetzt eine Band, die auch auf jeden Fall Sport liebt. Die Sportfreunde Stiller. 54, 74, 90, 2010 in der Morningshow mit Alan Kopatz. 1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand ein Masterplan für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression. Lautet die Devise, nichts wie rauf auf den Fußballthron. 1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Die ganze Welt greift nach dem goldenen Pokal. Am Kap der guten Hoffnung probieren wir es nochmal. Wir als Gast in Südafrika wird unser Traum dann endlich wahr. 1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle. Sportfreunde Stiller mit ihrem Hit 54 90 2010 um 6.36 Uhr hier bei der Antenne Morning Show. Die Band Tokyo Hotel ist ja auf jeden Fall im Jahr 2005 so richtig berühmt geworden. Auslöser des Mega-Hypes war aber auf jeden Fall auch dieser Song hier. Das ist ihr Song Durch den Monsun und danach kannten Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Co. wohl jeder. Um die beiden Zwillingsbrüder Bill und Tom geht's jetzt auch hier bei uns in der Sendung mal wieder. Die beiden feiern nämlich heute ihren 28. Geburtstag und das wollen wir hier heute natürlich auch feiern. Und wenn sie heute auch zu den glücklichen Menschen gehören, die Geburtstag feiern, dann wünschen wir ihnen natürlich auch alles Liebe und Gute. Und jetzt gibt's hier ein bisschen Mucke von unseren prominenten Geburtstagskindern Tokyo Hotel mit ihrer aktuellen Single What If jetzt in der Antenne Morning Show um 6.37 Uhr. Meine Stadt, mein Sender. Antenne Pirmasens. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch jemanden finde, mit dem ich mehr als nur die Nächte und einen Kater verbinde, wo ich nicht einfach verschwinde, weil ich so viel empfinde, denn ich brauch deine Nähe, du reparierst meine Seele. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Schritte hier gehe, dass ich Menschen, die sich binden, hier verstehe. Doch du bist hier und bist echt und ich halte halt an dir fest, weil ich nicht gern allein schlafe, seitdem ich dich habe. Es kann nicht einfach gehen, ich will an deiner Seite stehen, bis ans Ende unserer Tage, lass ich dich nicht mehr gehen. Mal keinen Vergleich gibt, dass mir das Leben nicht nur wieder wie so oft schon im Streich spielt und ich jemanden finde, der die Welt gleich sieht, mir nicht nur die Zeit steht, nicht nur vorbeizieht. Ich kann nicht einfach gehen, ich will an deiner Seite stehen, bis ans Ende unserer Zeit, lass ich dich nicht mehr gehen. Glasperlenspiel für immer um 6.44 Uhr hier bei der Antenne Morning Show. Das Problem kennen Sie bestimmt. Irgendwie macht man jedes Wochenende das Gleiche. Man freut sich zwar voll fett auf die freie Zeit, aber manchmal fällt einem einfach nichts Neues ein und mit der freien Zeit nichts Sinnvolles anzufangen. Aber heute ist im Pirmasens Schluss damit, auf jeden Fall mit Langeweile. Auf dem Messplatz heißt es nämlich wieder Grenadiermarkt. Neben vielen Geschicklichkeitsspielen gibt's hier richtig viel zu futtern und ein bisschen Live-Musik sorgt natürlich auch für super Unterhaltung. Dienstag und Mittwoch gibt's dann auf jeden Fall was für alle Stöberer. Da heißt es nämlich mal wieder Krämermarkt. Und für den kleinen Adrenalinkick gibt's die XXXL Schaukel auch noch. Die ist aber nicht das einzige Fahrgeschäft. Es gibt nämlich noch einen Astronautensimulator, ein buntes Artistenhaus mit Tieren und Clowns und ein abwechslungsreicher Parcours mit zum Beispiel Laufband, 3D-Tunnel, Hängebrücke, Stablabyrinth und rollender Tonne. Ja, und natürlich darf der Breakdancer auch nicht fehlen bei dem ganzen Spektakel. Und wenn Sie dann nach einer ordentlichen Runde Action noch Hunger und Durst haben, können Sie den Biergarten nutzen oder die vielen anderen Angebote der verschiedenen Gastronomiebetriebe. Also da ist auf jeden Fall Action angesagt. Und wenn Sie noch keinen Plan haben, können Sie ja einfach mal beim Grenadiermarkt auf dem Pirmasenser Messplatz vorbeischauen. Here we go.

top, hard shoulder, step into the flame. Blue sander, so much colder, won't be the same again. I'm gonna run till it breaks up, overheats and explodes. Pick up what's left of me, leave the rest of it with on that road. Soft top, hard shoulder. Soft top, hard shoulder. Geweckt. Präsentiert von Autohaus Winwar in Rotalben. Ihr Renault- und Dacia-Partner im Stadt- und Landkreis. Autohaus-winwar.de. Und gleich haben wir noch das hier für Sie. It's gonna be okay. Robin Schulz featuring James Blunt gleich hier mit ihrer aktuellen Single Okay in der Morning Show. Schön war's, alter Freund. Bis dann, mein Bester. Halt die Ohren steif. Leb wohl. Mach's gut, Alter. Danke. Gehen Sie im Guten. Jetzt mit einem Audi-Neuwagen bis zu 10.000 Euro Umweltprämie für Ihren alten Diesel sichern. Informieren Sie sich am besten gleich bei Ihrem Audi-Partner oder unter audi.de/Umweltprämie. Schatz, jetzt sag schon, wohin jetzt in Marokko? Marrakesch oder Agadir? Warum nicht beides? Marokko entdecken mit der 14-Tage-Kombi von Sonnenklar TV. Genießen Sie zweimal All-Inclusive die 4,5 Sterne des Le Jardin in Marrakesch und die 5 Sterne des La Branda Amadil Beach in Agadir. Bei Sonnenklar TV schon ab 699 Euro. Sonnenklar.tv. Viel mehr Urlaub. Ich wollte nochmal Tschüss sagen. Gehen Sie im Guten. Jetzt auch mit attraktiven Wechselprämien für Benziner. Mehr Infos bei Ihrem Audi-Partner oder unter audi.de/Wechselprämie. Hol dir eins. Gib uns deins. Wer jetzt ein Samsung Galaxy S8 oder S8 Plus kauft, kann sein altes Smartphone eintauschen und bekommt dafür bis zu 350 Euro. Nur bis 16. September. Mehr Infos unter samsung.de/Tauschaktion. Skoda weiß, wie wir ticken. Wir sind pünktlich. Wir sind bescheiden. Jetzt bei Skoda. Attraktive Modelle mit tollen Extras. Wir sind spontan. Ihren Diesel nehmen wir für bis zu 6.000 Euro. Skoda, made for me. Freuen Sie sich auf attraktive Modelle, die perfekt zu Ihnen passen. Jetzt mit bis zu 6.000 Euro Bye-Bye-Bonus, wenn Sie Ihren Diesel eintauschen und sich für einen neuen Skoda entscheiden. Mehr beim teilnehmenden Skoda-Partner oder unter skoda-made-for-me.de. Skoda, simply clever. Kaufland ist Deutschlands günstigster Supermarkt. Das beweist die aktuelle Supermarktpreisstudie von Vergleich.org. Das heißt für Sie, Woche für Woche beste Preise. Zum Beispiel Granini Trinkgenuss, verschiedene Sorten, die 1-Liter-Flasche nur 99 Cent. Kaufland, gute Woche. Irre Tage! Bei Karstadt spielen die Preise verrückt. Sparen Sie auf ausgewählte, bereits reduzierte Artikel nochmals bis zu 50%. Irre Tage! Zusätzlich bis zu 50% Rabatt. Nur bis zum 9. September und nur bei Karstadt. Männer? Ja? Ihr? Was gibt's? Diesen Winter müsst ihr ohne mich auskommen. Ich steig aus. Na, Profil beweist du damit nicht. Aber wie soll er auch? An dem ist ja gar kein Profil mehr dran. Bevor Ihre Reifen an Profil verlieren, jetzt bei Volkswagen vom 1.9. bis 31.10. einen neuen Satz Winterreifen oder Winterkompletträder ausgewählter Marken kaufen und einen 20-Euro-Tankgutschein bekommen, solange der Vorrat reicht. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Ohne Reifen läuft nichts. Volkswagen. Und wo waren ihr am Wochenende? Wir waren mit den Kindern auf der kleinen Mühl auf der Weihermühl. In dem riesen Sandkasten hat die kleine Emma unserem Kutscher die Schiebe auf den Kopf geschlagen. Der hat sowas von geblärt. Wie er zweimal mit einer Autoscooter fahren gedurft hat, war wieder roh. Wir haben auf der Sonnenterrasse zugeguckt und ein super Steges. Das war richtig schön und gut. Und wie kommt man da hin? Zwischen Dal Eschwiller und Walhall geht's rechts ins Weihermühler Erlebnistalrennen. Da fahren wir am Mittwoch einmal hin. Da ist sogar Steg da. Viel Spaß. Die kleine Mühle im Weihermühl-Erlebnistal bei Thaleischweiler Fröschen ist von Mittwoch bis Sonntag für Sie geöffnet.

teil. Sieger wurde dieses Jahr das Team aus Holland. Aber man ruht sich nicht auf den Lorbeeren aus, sondern das nächste Ziel seien die süddeutsche und deutsche Meisterschaft im kommenden Jahr. Der beste Wetterservice für die Südwestpfalz. Das Wetter bei uns, das ist heute im Antenneland überwiegend grau. Bei maximal 19 Grad gibt es viele graue Wolken. Aber die Sonne, die lässt nicht locker und schaut immer mal wieder zwischen der Wolkendecke hindurch. Das Ganze gibt's bis in den Abend hinein. Die nächsten Tage sieht's dann beim Antenne-Wettertrend erstmal feucht aus. Morgen bei maximal 18 Grad gibt's auf jeden Fall viele graue Wolken und leichte Schauern. Und am Sonntag bei maximal 19 Grad, da sieht's dann ähnlich aus. Der schnellste Verkehrsservice im Antenneland. Präsentiert vom Autohaus Karl und Seffrin. Ihr Hyundai-Partner in Kontwig, Pirmasens und online unter www.auto-kus.de. Hallo auf die Straßen. Aktuell ist es ziemlich ruhig bei uns in der Region. Sie haben Freifahrt. Blitzer gibt's gerade auch noch keine, aber wenn da irgendwo noch was ist, zum Beispiel auch irgendwelche Behinderungen, Staus oder sonstiges, rufen Sie doch einfach mal unter der kostenlosen Hotline durch. 08000 88 4 88 4. Wir wünschen allen da draußen auf jeden Fall jetzt eine gute und sichere Fahrt. Antenne Pirmasens. Meine Stadt. Mein Sender. Mein Morgen. Bunte Blätter, kalte Winde und auf jeden Fall manchmal echt richtiges Mistwetter. So sieht der Herbst in Deutschland aus. Und auch wenn Sie das nicht hören wollen, er steht vor der Tür. Heute ist nämlich meteorologischer Herbstanfang und darüber quatschen wir gleich mal ein bisschen. Vorher gibt's noch Musik für Sie und zwar Robin Schulz featuring James Blunt mit ihrer aktuellen Single Okay um 7.06 Uhr hier bei der neuen Antenne. Ich bin Ellen Kopatz und wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. Will you love me? Will you love me till the end? Will you love me? It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Be okay. Robin Schulz featuring James Blunt mit OK um 7.09 Uhr hier bei der neuen Antenne am Freitagmorgen. Die einen freut's, die anderen sind verdammt traurig, denn der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu. Der Herbst steht vor der Türe und wird auf jeden Fall heute mit dem meteorologischen Herbstanfang eingeläutet. Ja Leute, so schnell ist die Zeit dieses Jahr vergangen und wir haben wirklich schon Herbst. Draußen wird's jetzt auf jeden Fall wieder kühler, aber auch bunter. Ist auf jeden Fall nach dem Sommer meine liebste Jahreszeit und die Bäume draußen sehen einfach immer nur mega klasse aus. Und vor allem braucht man bei kalten Temperaturen keine Entschuldigung mehr für Gammeltage im Bett. Also vielleicht läuten Sie bei sich zu Hause auch feierlich schon mal die bunte Jahreszeit ein. Trinken Sie einen Tee, kuscheln Sie sich in Ihr Bett und freuen Sie sich auf den Herbst. Es ist nämlich heute meteorologischer Herbstanfang. Must be the one thing you were born without. I've been wasting my time. I don't know where I'll sleep tonight. You say that you can do without me. Go ahead now, try and live without me. Baby, save up all your tears. You might need them someday. When the tears start to fall, not feeling much. Winter set in your eyes. Time will make. Pick up your phone, put on your coat. Everyone's looking up at you. Push through the crowd into the sound of everyone talking about you. Don't be afraid, honey, one day this will fade. So put on a smile, do it in style. Make them all desperate to be you. Make them all desperate to be you. Don't think twice, give yourself to another. not to blame for everyone trying to please you. But you're too young to come undone, so don't let them try to deceive you. Don't be ashamed, honey, one day this will fade. So put on your coat, give them a show, and make them all desperate to be you. Mit ihrer aktuellen Single Beautiful Ones um 7.17 Uhr hier bei der neuen Antenne am Freitagmorgen. Die Band Silbermond hat ja auf jeden Fall auch schon eine ziemlich lange Bandgeschichte auf dem Puckel. Seit 2002 gibt sie offiziell unter dem Namen und damals kannte man eher auch noch solche Mucke von denen. Das ist ihr Song Symphonie aus dem Jahr 2004 von dem Album Verschwende deine Zeit. Und den kannte damals auf jeden Fall jedes Kind in Deutschland. Auf dem aktuellen Album Leichtes Gepäck gibt's natürlich auch noch so einige Songs mit Ohrwurmgarantie. Zum Beispiel der Song Das Leichteste der Welt. Da geht's um eine gescheiterte Liebe, bei der einer jetzt wieder glücklich vergeben ist und der andere nicht abschließen kann. Für die Sängerin Stefanie Kloß war es vor allem wichtig, mit dem Song auszudrücken, dass jeder lernen muss, mit seinen Gefühlen zu leben und Dinge hinter sich zu lassen. Also sozusagen ein richtiger Herzschmerz-Song. Und den gibt's jetzt auch hier bei uns. Silbermond, das Leichteste der Welt. Jetzt hier in der Antenne Morning Show mit Ellen Kopatz. Hab gehört, die Sonne scheint wieder für dich. Hab gehört, du wirkst befreit und trägst wieder Lachen. Hab gehört, ich bin für dich vorbei und abgehört. Dass das der beste Schritt deines Lebens war. Hab gesehen, dein Herz hängt jetzt an jemand anderem. Ganz schön schnell dafür, dass du gesagt hast, du brauchst erstmal Zeit. Auf den Fotos, die man findet, verstrahlt die vor Grinsen. Du siehst so widerlich glücklich aus. Like vielleicht kann ich irgendwann wieder schlafen, ohne irgendwas zu nehmen. Und vielleicht gibt's irgendwo da draußen für mich ein neues Leben. Aber sich das vorzustellen, ist gerade das Schwerste dieser Welt. Meine Stadt, mein Sender. Antenne Pirmasens. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. Give up. Antenne Pirmasens. Oft sind Anfang und Ende der gleiche Punkt. Seit der Geburt dasselbe Blut, das durch die Adern pumpt. Wir fangen jedes Jahr zur gleichen Zeit an zu frieren. Pusten Ringe in die Luft, bis der Rauch verfehlt. Halten uns fest, wenn die Erde Pirouetten schlägt. Und wir drehen uns mit, wenn die Zeiger rotieren. Ey, wenn sich alles im Kreis. Die Sonne ab in jeder Nacht. Ich frag mich wieder mal, was bei dir grad passiert. Poesie an der Wand auf dem Kneipenklo. Halt nicht fest, was du liebst, sondern lass es los. Und wenn es wieder kommt, dann gehört es zu dir. Ey, wenn sich alles im Kreis. Dacia-Partner im Stadt- und Landkreis. Autohaus-winwar.de. Und gleich gibt's hier Musik noch von Hoberstank für Sie. Hoberstank mit The Reason gleich hier in der Antenne Morning Show für Sie. Golf. Ein Sport für die ganze Familie. Sie wollen auch mal das Golfen ausprobieren? Dann informieren Sie sich jetzt unter www.gcwestpfalz.de. Den Golfsport live erleben beim ersten Golfclub Westpfalz, Rieschweiler Hitscherhof. Infos und Anmeldung auf gcwestpfalz.de. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche Nescafé Dolce Gusto. Verschiedene Sorten, die Packung für nur 6,66 Euro. Und Zwetschgen Klasse 1. Das Kilo für nur 1,39 Euro. Und auch am Samstag gibt's Nescafé Dolce Gusto. Die Packung für nur 6,66 Euro. Und Zwetschgen. Das Kilo für nur 1,39 Euro. Also am Framstag erstmal zu Penny. Da ist er wieder. Ganz Deutschland nur das eine tut. Es sucht die Müllermilch die Mut. Finde die letzten 4 Monde Müllermilchflaschen und kassiere je 50.000 Euro. Irre Tage. Bei Karstadt spielen die Preise verrückt. Sparen Sie auf ausgewählte, bereits reduzierte Artikel nochmals bis zu 50%. Irre Tage. Zusätzlich bis zu 50% Rabatt. Nur bis zum 9. September und nur bei Karstadt. Kaufland ist Deutschlands günstigster Supermarkt. Das beweist die aktuelle Supermarktpreisstudie von Vergleich.org. Das heißt für Sie, Woche für Woche beste Preise. Zum Beispiel Toffifee, je 125 Gramm Packung nur 88 Cent. Kaufland,

Abschied nehmen. So hieß es in den letzten Tagen nicht nur für den Pirmasenser Bürgermeister Peter Scheidel. Auch der Zweibrücker Bürgermeister Rolf Franzen hat sich jetzt in den Ruhestand verabschiedet. Wer sein Nachfolger ist und was man alles zu Zweibrückens ehemaligem Bürgermeister so wissen sollte, darüber reden wir gleich mal ein bisschen. Vorher gibt es aber noch Musik für Sie, und zwar die Single von Huberstank, die wohl jeder kennt, The Reason, um 7.36 Uhr hier bei der Antenne Morning Show. The Reason hier bei der neuen Antenne um 7.39 Uhr mit Ellen Kopatz. Hier gibt's jetzt ein bisschen was zu lachen. Es ist nämlich mal wieder Zeit für die besten Comedians Deutschlands. Heute haben wir den Kristall mit dabei und der redet mal ein bisschen über das Thema Rassismus und was daran jetzt wirklich so kritisch ist und wann es sich bei Dingen um Rassismus handelt. Das hören Sie jetzt. Was ich aber am allermeisten hasse, ist dieses Rassismus-Gelaber. Da könnte ich durchdrehen. Viele sagen, man macht keine Witze über Schwarze. Das ist Rassismus. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Stellt euch mal vor, ich mache Witze über alle, ja? Über den Fotografen hier, über dich, über dich, über dich, über dich, über Stefan, über alle, aber nicht über Schwarze, weil ich sage, weil die anders sind. Wisst ihr, wie man sowas nennt? Rassismus. Und die daneben, darf er das? Ja. Ja, das ist aber kein Rassismus. Das ist kein Rassismus, wenn ich Witz mache über einen Schwarzen. Also ich rede natürlich nicht davon, dass ich sage, ey, ich finde dich doof, weil du schwarz bist. Natürlich bin ich bescheuert. Das ist Rassismus. Aber man darf doch Witze über die machen. Schwarze sind normale Menschen. Es sind normale Menschen. Gut, großer Penis rennt schnell. Aber trotzdem, das ist doch geil. Ich bin das Gegenteil. Ja, wirklich. Aber das Ding ist zum Beispiel, es kann natürlich sein, dass ihr Witze macht über einen Schwarzen und der Schwarze lacht nicht. Das kann passieren. Dann seid ihr aber keine Rassisten, dann hat der Schwarze keinen Humor. Das gibt's auch. Ja, ich hatte neulich auch einen Schwarzen im Publikum sitzen. Ich dachte zuerst, da sitzt nur ein weißer Pullover. Hey, ich habe wirklich ganz höflich nachgefragt. Hey, sag mal, ist das Baumwolle? Ja, nee, guck mal, finden jetzt viele hart. Naja, er war aber ganz schlagfertig. Er meinte so, ja, wer es pflückt, der darf es auch tragen. Die nehmen ihm das nicht übel. Und das war so geil, wir haben uns gedisst. Ich sag, ey, Schwarzbrot. Er sagt, ey, Weißbrot. Ja, es war auf Augenhöhe. Da ist ein anderer Schwarzer aufgestanden, der hatte keinen Humor. Hat er gesagt, das ist eine Unverschämtheit. Du bist bestimmt auch einer von denen, der sagt, dass wir Schwarzen alle gleich aussehen. Ich sag, boah, krass, wie schnell hast du dich denn jetzt umgesetzt? Und umgezogen, ihr seid verflixt schnell. Antenne Pirmasens. Stadt, mein Sender. Antenne Pirmasens. Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocker with it on the brown like. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds and nothing when I'm rocking with ya. Diamonds and nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow. For the taking, I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that back, bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the doors. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say. You talking to me like your new bae. New bae. You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red, sit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. Told you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild. Wild, wild, wild thoughts. Wild, wild, wild. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild. When I'm with you, all I get is wild thoughts. DJ Khaled. Um 7.48 Uhr ist hier die neue Antenne am Freitagmorgen mit Ellen Kopatz. Irgendwann ist es für jeden mal Zeit zu sagen, jetzt ist Schluss, ich gehe in den Ruhestand. Manche machen das früher, andere auch ein bisschen später. Beim ehemaligen Bürgermeister der Stadt Zweibrücken, Rolf Franzen, war es auf jeden Fall jetzt nach 17 Jahren im Stadtvorstand soweit. Das ist eine ziemlich lange Zeit und alleine 5,5 Jahre war er als Bürgermeister da drin tätig. Der CDUler hat sich gestern bei einer feierlichen öffentlichen Stadtratssitzung von seinem Amt in den Ruhestand verabschiedet und kann auf jeden Fall stolz auf sich sein. 17 Jahre Stadtarbeit sind nicht mal ebenso dahingeblättert, sondern haben natürlich auch viel mit jede Menge Fleiß und Bemühungen zu tun. Und die hat Franzen auf jeden Fall immer an den Tag gelegt. Sein Nachfolger ist natürlich sofort nachgerückt und bei dem handelt es sich auch um den ebenfalls CDUler Christian Gauff. Der 52-Jährige tritt sein Amt heute an und wir wünschen dem neuen Bürgermeister von Zweibrücken auf jeden Fall mal alles Gute und drücken ihm die Daumen, dass er seine Arbeit genauso gut wie Franzen machen kann. ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of something. Just like I know the song, the young girl with eyes like bird feathers. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild.

die Last auf deinen Schultern ist Gepäck, das du hier nicht brauchst. Wenn niemand dir beim Tragen hilft, pack die Steine einfach wieder aus. Du kannst das Leben leicht nehmen, auch wenn es das nicht ist. Brauchst nur ein bisschen Leichtsinn und du kannst sein, wer du willst. Egal, ob du dich klein fühlst, wenn du allein bist, wenn dir irgendwas fehlt, wenn nichts die Lücke füllt. Brauchst ein bisschen Leichtsinn und du kannst sein, wer du willst. Du kannst das Leben auch wenn es das nicht ist. Wir leben eh in einer Scheinwelt. Hier kannst du sein, wer du willst. Egal, ob du dich klein fühlst, wenn du allein bist, wenn dir irgendwas fehlt, wenn nichts die Lücke füllt. Du hast ein bisschen Leichtsinn und du kannst sein, wer du willst. Du kannst das Leben leicht sehen, auch wenn es das nicht. Brauchst du ein bisschen Leichtsinn und du kannst sein, wer du willst. Egal, ob du dich klein fühlst, wenn du allein bist, wenn dir irgendwas fehlt, wenn nichts die Lücke füllt. Brauchst ein bisschen Leichtsinn und du kannst sein, wer du willst. Brauchst du ein bisschen Leichtsinn und du kannst sein, wer du willst. Tim Bensko mit Leichtsinn um 8.09 Uhr hier bei der neuen Antenne am Freitagmorgen. Ein Unglück, ein Film und ein Song. Diese drei Dinge sorgen auf jeden Fall bei uns in den Köpfen dafür, dass wir das Unglück um das sinkende Schiff Titanic niemals vergessen werden. Heute vor genau 32 Jahren hat man in ca. 3740 Metern Tiefe das Wrack des Ozeanriesens gefunden. Die Expedition um den amerikanischen Tiefseeforscher Robert Bayer entdeckte das Wrack vor Neufundland und schon war alles wieder da, wie auf einer Leinwand vor dem inneren Auge. In der Nacht zum 15. April 1912 war das als unsinkbar geltende Schiff auf der Jungfernfahrt von Southampton nach New York unterwegs. Nach einem Zusammenstoß mit einem Eisberg war es dann letztendlich doch gesunken. Mehr als 1500 der 2200 Passagiere waren ums Leben gekommen. Auf jeden Fall ein Unglück, das wir nie wieder vergessen werden. Zwei Jahre nach dem Fund des Wracks im Jahr 1985 bargen Taucher das erste Mal wertvolle Schätze aus dem gesunkenen Schiff. Darunter jede Menge Schmuck, Geschirr und Gebrauchsgegenstände. Auch nach einer millionenschweren Diamantenladung, die angeblich an Bord gewesen war, wurde ewig gesucht. Das Zeugs wurde aber nie gefunden und die Taucher mussten sich nach mehrmaligen Expeditionen geschlagen geben. War aber auf jeden Fall eine kleine Sensation, als das Wrack des Ozeanriesens Titanic heute vor genau 32 Jahren gefunden wurde. I remember Lee's flying through the breeze, and the tickle's just a tease. Walking through the door, rolling on the floor, never seen passion like this before. That's when she turned to look at me, that's when she said the craziest thing. True love is the greatest. Don't wanna make a scene, whatever do you mean? I was kinda looking for an in-between. Don't wanna meet your folks, yeah, that was just a joke. Now I guess I'm sliding down that slope. If you love me, hug me. So you're always thinking of me. Don't have another tear to shed. Find another man. You can make a heel ahead. Wah, wah. They've been running over town. Wah, wah. Screaming, look at what I found. True love is the greatest. Just can't wait to take her on a date. I feel so lucky, could it be fate? From the window to the wall, sweating for a call, trying to relax, but I can't at all. Let's do it in Vegas. Your daddy will hate us. I try to calm down, but now I'm not around. So she goes out with other guys in town. It's not not a way to cope. She thought I must have known. Funny how I never noticed though. If I'm so needy, then leave me. Cause loving you ain't easy. Don't have another tear to shed. Find another man, you can fall in love again. True love is a pain. Hier ist die neue Antenne. Meine Stadt, mein Sender. Johnny Hates Jazz mit I Don't Want To Be A Hero um 8.17 Uhr hier bei der neuen Antenne. Man braucht eigentlich nur den Namen Ed Sheeran zu sagen und dann rasten ganze Nationen einfach nur aus. Der Sänger wurde im Jahr 2011 mit seinem Album Plus bekannt und vor allem auch mit diesem Song hier. They say she's in the club.

Der beste Wetterservice für die Südwestpfalz. Das Wetter bei uns in der Region, das startet heute Morgen ein bisschen sonnig. Bei maximal 19 Grad gibt's im Laufe des Tages ein paar graue Wolken dazu, aber es bleibt trocken. Die nächsten Tage dafür beim Antenne-Wettertrend nicht, denn es wird ein bisschen nass und feucht. Bei maximal 18 Grad gibt's morgen auf jeden Fall leichte Schauern mit ein bisschen Sonnenschein immer mal wieder zwischendurch. Und am Sonntag bei maximal 19 Grad, da sieht's dann ähnlich aus. Der schnellste Verkehrsservice im Antenneland. Präsentiert vom Autohaus Karl und Seffrin. Ihr Hyundai-Partner in Kontwig, Pirmasens und online unter www.auto-kus.de. Hallo auf die Straßen. Aktuell nichts los hier bei uns in der Region. Sie haben freie Fahrt. Geblitzt wird auch nicht, aber wenn Sie noch irgendwo was sehen, zum Beispiel auch irgendwelche Behinderungen, Staus oder eben auch Blitzer, dann rufen Sie doch einfach unter der kostenlosen Hotline mal an. 08000 88 4 88 4. Wir wünschen allen Autofahrern da draußen jetzt auf jeden Fall eine gute und sichere Fahrt. Antenne Pirmasens. Meine Stadt. Mein Sender. Mein Morgen. So Leute, es ist endlich Freitag. Wir sitzen hier in der Redaktion schon auf heißen Kohlen, denn nach Feierabend heißt es für die meisten von uns Wochenende. Und um Sie da schon mal richtig schön drauf einzustimmen, gibt's gleich hier für Sie erstmal unsere Veranstaltungstipps. Da verraten wir Ihnen, was die nächsten Tage in der Region so abgeht. Vorher gibt's aber noch einen Song für Sie, und zwar Frankie Goes to Hollywood mit Relax. Jetzt hier bei der neuen Antenne um 8.36 Uhr. Haben Sie einen schönen guten Morgen. Frankie Goes to Hollywood mit Relax um 8.39 Uhr hier bei der neuen Antenne an diesem Freitagmorgen. Die nächsten Tage ist wieder so einiges los im Antenneland. Da gibt's zum Beispiel was für alle American Football Begeisterten. Außerdem hat die Feuerwehr in Zweibrücken noch ihren Tag der offenen Türe. Und alle Fans des beliebten Euroclassic Festivals kommen auch noch voll auf ihre Kosten. Jetzt sind sie bestimmt so ein bisschen neugierig geworden und genau deswegen gibt's jetzt auch hier sofort unsere Veranstaltungstipps für sie. Die Veranstaltungstipps auf Antenne Pirmasens 88.4 werden Ihnen präsentiert von ticketregional.de. Die Tickets für Ihre Region. Mit Sven Rudolph. Höhe Eischweiler. Wer schon immer mal wissen wollte, wie es als Footballspieler so ist, der ist morgen beim offenen Training der Pirmasenser Pretorians genau richtig. Hier kann jeder den Sport mal selbst ausprobieren und kennenlernen. Erfrischungsgetränke für zwischendurch gibt's reichlich. Und für jeden Teilnehmer gibt's noch eine kleine Überraschung. Die Ausrüstung wird gestellt. Los geht's um 12 Uhr. Das Ganze ist kostenlos. Pirmasens. Ein bisschen Irland-Feeling gibt's morgen in der Unicorn Sports Bar am Bahnhof. Unter dem Motto Music from the Green Isles gibt's Live-Musik von Hill of Terror. Die Band aus der Region macht mit Irish Folk und traditionell irischer Musik so richtig Bock auf mehr. Los geht's um 20.30 Uhr und der Eintritt ist frei. Zweibrücken. In der ACH Eventhalle gibt's morgen ein richtig fettes Event für alle Rock- und Metal-Fans. Hier heißt es nämlich Volbeat vs. Alison's Ruff. Die beiden Bands bringen eine fette Mischung aus Metal, Rock'n'Roll, Punk, Rock, Country und Blues auf die Bühne. Los geht's um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten gibt's auch bei allen bekannten Vorverkaufsstellen wie Café Pastis oder Tabak Bayer. Fischbach bei Dahn. Da gibt's am Sonntag im Biosphärenhaus ein richtig cooles Schäferfest. Gemeinsam mit dem Naturpark Pfälzerwald und vielen Partnerbetrieben aus Deutschland und Frankreich wurde das Fest organisiert. Hier gibt's neben allen möglichen Produkten rund ums Schaf auch jede Menge Streichelschafe für die Kiddies und einige Hütehund-Vorführungen wird's da auch geben. Los geht's um 10 Uhr und der Eintritt ist frei. Zweibrücken. Bei der Feuerwehr in Zweibrücken gibt's am kommenden Sonntag einen Tag der offenen Tür. Da kann man die Arbeit der Feuerwehr hautnah miterleben. Es gibt Feuerwehrfahrzeuge zum Anfassen, Feuerwehrtechniken zum Mitmachen und man kann sich das Feuerwehrhaus mal direkt aus der Nähe anschauen. Wer Hunger oder Durst mitbringt, kommt natürlich auch voll auf seine Kosten. Los geht's um 10.30 Uhr und der Eintritt ist kostenlos. Pirmasens. Es geht endlich wieder los. Das berühmte Festival Euroclassic steht in den Startlöchern. Pünktlich zum Startschuss feiert das Festivalorchester Euroclassic am Sonntag sein 10-jähriges Bestehen und die genauso lange Erfolgsgeschichte in der Festhalle in Pirmasens. Los geht's um 18 Uhr und Karten gibt's für 25 Euro. Haben Sie vielleicht sonst noch einen Tipp auf Lager? Dann schicken Sie uns den doch einfach direkt ins Studio. Das Ganze geht einfach entweder per Facebook, WhatsApp oder auch E-Mail. Und ganz egal, was Sie die nächsten Tage so treiben, wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß dabei. Die Veranstaltungstipps wurden Ihnen präsentiert von ticketregional.de, offizieller Partner des Antenne-Pirmasens.de Ticketshop. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Antenne Pirmasens. Of Lovers Crucified hier um 8.50 Uhr bei der neuen Antenne. Da hatte wohl einer nicht so ganz gelernt, dass man seine Finger nicht überall reinstecken soll. Die Feuerwehr in Waldfischbach-Burgalben wurde gestern Morgen auf jeden Fall zu einem ziemlich komischen Einsatz gerufen. Ein Jugendlicher hatte sich in der Jakob-Reb-Förderschule auf Maria Rosenberg mit 4 Fingern in einer Parkbank eingeklemmt. Der Rettungsdienst war nicht in der Lage gewesen, den 13-Jährigen aus seiner Parkbank zu befreien und musste die Feuerwehr rufen. Die befreite den Jugendlichen dann aus seinem selbstgewählten Gefängnis. Durch seine vorherigen Versuche, sich zu befreien, waren die Finger einfach mal mega fett angeschwollen und deswegen hatte er sie auch nicht mehr aus der Metallbank rausbekommen. Nachdem aber die Bank in Einzelteile zerlegt worden war, war der Jugendliche endlich wieder frei. Na, da hoffen wir mal, dass er jetzt Bescheid weiß, auch wenn man neugierig ist, Finger und Nase nicht in Dinge zu stecken, von denen wir keine Ahnung haben. It was a strange place in a tender age, it was just a babe in school. Saw them roll their eyes at me every time that I thought that I was cool. Well, God knows it was no chosen one, that just wasn't my prime. Yeah, it's just a matter of time, honey, it's just a matter of time. And I will work this body, I will burn this flame. Oh, in the dead of night and in the morning, man. Yeah, I'm a workaholic and I swear But if, honey, it's just a matter of when, awesome Sunday, when it's my face in the newspaper again, all the rag magazines, black limousines, they'll be getting in line. Yeah, it's just a matter of time, honey, it's just a matter of time. And I will work this body, I will burn this flame, all in a day and night and in the pouring rain. Yeah, I'm a workaholic and I swear, yeah, one day I will meet you there and square. Autohaus Winwar in Rotalben. Ihr Renault- und Dacia-Partner im Stadt- und Landkreis. Autohaus-winwar.de. Und gleich gibt's hier für Sie noch ein bisschen Musik von Lena. Light, Lena mit Traffic Lights gleich hier bei uns in der Antenne Morning Show. Hallo, das ist die Firma Fuchsbau. Wir machen gerade den neuen Berliner Flughafen startklar. Wir rufen morgen zurück, wenn wir durch sind mit dem Job. Unbegrenzte Möglichkeiten statt unendlicher Kosten. Der Citroën Berlingo schon ab 115 Euro im Monat. Jetzt bei den Citroën Business Days. Le cœur, le caractère. Citroën. Das ist Giga, der Vodafone 1-Euro-Deal der Woche. Top-Smartphones fast geschenkt. Zum Beispiel das Huawei P10 oder P10 Plus mit Leica-Dualkamera schon ab 1 Euro. Die Vodafone Giga-Deals. Nur im Shop und nur solange der Vorrat reicht. Vodafone. Power to you. Der Galeria Kaufhof Trend Report. Angesagt sind Badges und Patches. Spitze trifft Military. Shades of Red. Let's shop. Und jetzt in den Galeria Kaufhof Filialen ab 100 Euro Einkauf eine 20 Euro Aktionsgeschenkkarte erhalten. Für den nächsten Kauf. Infos in der Galeria Kaufhof. Real präsentiert das beste Obst und Gemüse zum besten Preis. Zum Beispiel Nektarinen, jede 1-Kilo-Schale. Oder helle Tafeltrauben kernlos, jede 500-Gramm-Schale. Oder Pfirsiche Paraguayos, jede 500-Gramm-Schale für je nur 1 Euro. Nur heute und morgen und nur bei Real. Einmal hin, alles drin. Hol dir eins, gib uns deins. Wer jetzt ein Samsung Galaxy S8 oder S8 Plus kauft, kann sein altes Smartphone eintauschen und bekommt dafür bis zu 350 Euro. Nur bis 16. September. Mehr Infos unter samsung.de/Tauschaktion. Für unsere Kinder, für unsere Eltern, für unsere Partner, für unsere ganze Familie geben wir alles. Und wenn es sein muss, sogar unser letztes Hemd. Und wer das Beste gibt, hat das Beste verdient. Mit Magenta 1 und jeder weiteren Family Card für Freunde und Familie sparen wir zusätzlich bis zu 40 Euro im Monat. Denn je mehr wir sind, desto günstiger wird's. Die Family Card mit Magenta 1 Vorteil. Die Zusatzkarte zu Ihrem Mobilfunkvertrag. Jetzt unter telekom.de. Sensation bei Karstadt. Nur jetzt. Calvin Klein Beauty Eau de Parfum. 100 Milliliter oder Davidoff Cool Water Aftershave. 125 Milliliter. Jetzt für nur 25 Euro. Aber nur solange der Vorrat reicht und nur bei Karstadt und auf karstadt.de. Sag mal, hast du schon gehört? Hä? Am Samstag liegen 12 Millionen im Lotto-Jackpot. Was? 12 Millionen? Ja, 12 Millionen. Sensationell. Lotto, auch online spielbar unter lotto-rlp.de. Chance rund 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter lotto-rlp.de. Meine Sinne spielen total verrückt. Ich bin so sehr von dir entzückt. Neben dir gibt's nichts für mich. Oh, Hackfleisch, ja, ich will nur dich. Schmeckt zum Verlieben gut. Rinderhackfleisch, dieses Wochenende bei Aldi. Die XXL 1-Kilogramm-Packung für nur 4,29 Euro. Aldi, einfach mehr Frische. Es ist 9 Uhr. Antenne Pirmasens. Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Mit Daniel Driller. Guten Morgen. Im Schweizer Kanton Graubünden haben eine Woche nach dem Felssturz erneut zwei Bergstürze mehrere Häuser zerstört. Ein Felssturz erreichte die Dörfer Bondo und Romontono und zerstörte dort mehrere Häuser. Berichte über Verletzte oder Vermisste gibt es nicht. Am Morgen verschüttete eine weitere Gerölllawine die Bergstraße in der Nähe der Orte Bondo und Brijalia auf einer Länge von mehreren hundert Metern. Nach dem tödlichen Kollaps eines Soldaten und der Erkrankung dreier anderer bei einem Übungsmarsch im niedersächsischen Munster hat die Bundeswehr Fehler eingeräumt. In einer offiziellen Mitteilung heißt es, mehrere Fehlentscheidungen der Führungskräfte hätten zu den Gesundheitsproblemen beigetragen. Am selben Tag hatte eine interne Untersuchungsgruppe ihren vorläufigen Abschlussbericht vorgelegt. Mitte Juli waren die Soldaten bei einer Übung im Gelände kollabiert. Einer ist gestorben. Nach den Verwüstungen durch Sturm Harvey im Süden der USA könnte die Regierung von Präsident Trump nach einem Medienbericht knapp 6 Milliarden Dollar Hilfsgelder freigeben. Wie die Washington Post meldet, sind das Weiße Haus und der Kongress darüber im Gespräch. Präsident Trump könnte demnach schon heute einen solchen Antrag stellen. Trump hatte den Opfern in Texas schnelle Hilfe versprochen. Nach Startschwierigkeiten hat der Weltranglisten-Erste Nadal die dritte Runde der US Open erreicht. Der Spanier setzte sich in der Nacht gegen den japanischen Außenseiter Daniel durch. Der French Open-Sieger bekommt es jetzt im Kampf um einen Platz im Achtelfinale mit dem Argentinier Meyer zu tun, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt war. Im Falle eines Halbfinaleinzugs würde ein Duell mit Dauerrivale Roger Federer winken.

night I've been waiting for an hour, but it's feeling like forever. I put my best dress on with a low cut top, yes, I should have worn a sweater. And every passing car leaves me wondering, did you read me wrong, what's happening? Did the driver say go the other way, look for something better? I hope that the traffic Freitagmorgen mit Traffic Lights um 9.08 Uhr hier bei der neuen Antenne. Mal ein bisschen in der Vergangenheit rumkramen und alte Schätze ausbuddeln, das können wir jetzt wieder. Es ist nämlich Zeit für unsere musikalische Zeitreise durch die Musikjahrzehnte. Und heute haben wir auf jeden Fall wieder ein paar Kracher-Songs mit dabei. London Beat mit You Bring On The Sun aus den 90ern gibt's gleich. Aus den 2000ern I Got A Feeling von den Black Eyed Peas. Und Charlie Puth mit seiner neuen Single Attention ist auch noch mit dabei. Da ist ganz bestimmt für jeden Geschmack was dabei. Und wir legen auch direkt los mit unserem Oldie But Goldie. Der kommt heute aus dem Jahr 1992. London Beat mit You Bring On The Sun. Jetzt hier bei der neuen Antenne in der Morning Show. Lost in yesterday.

is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. Attention um 9:19 hier bei der neuen Antenne am Freitagmorgen. Den norwegischen DJ und Musikproduzenten Kygo kennen bestimmt viele von Ihnen. Ja, natürlich nicht persönlich, aber zumindest aus dem Radio. Der 26-Jährige ist auch nicht nur in seinem Heimatland sehr erfolgreich, sondern in ganz Europa kann er mit seiner Musik auf jeden Fall punkten. Von seiner ersten Single aus dem Jahr 2014 kennen die meisten von Ihnen den ganz bestimmt auch. Das Teil heißt Firestone und ist so eine richtig schöne Tropical House Nummer. Und der Text des Songs ist auch einfach mal wieder nur ultra schön. Es geht nämlich um zwei Menschen, die sich lieben. Sie sind wie zwei Kometen oder Feuersteine, die aufeinandertreffen und mit ihrer Liebe die Welt erleuchten. Also mal wieder was ziemlich Romantisches da in dem Text. Und mal ganz ehrlich, wer schreibt so schöne Sachen? Auf sowas muss man auch erstmal kommen. Der Text ist aber übrigens nicht von Kygo selbst, sondern von dem niederländischen Songwriter, okay, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Martin Konjenberg geschrieben. Ah, okay, und der schreibt dann also sowas Schönes. Tja, und natürlich haben wir den Song jetzt auch hier bei uns. Kygo featuring Konrad mit Firestone jetzt hier in der Morning Show um 9.20 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Together to the world will testify. meine Stadt, mein Sender. Antenne Pirmasens. Präsentiert von Autohaus Winwar in Rotalben. Ihr Renault- und Dacia-Partner im Stadt- und Landkreis. Autohaus-winwar.de. Und gleich gibt's noch Musik von den Toten Hosen für Sie. An Tagen wie diesen. Die Toten Hosen. Tage wie diese. Gleich hier in der Antenne Morning Show. Parken in Pirmasens? Parken Sie doch im Parkhaus Fußgängerzone. Günstig, sicher und direkt im Herzen der Stadt. Die verkehrsgünstige Lage und die kurzen Wege zu Ihrem Einkaufsziel werden Sie überzeugen. Sie wünschen einen Dauerparkplatz ab 1 Euro am Tag? Okay, wir haben für Sie täglich 24 Stunden geöffnet. An 365 Tagen im Jahr. Besuchen Sie uns im Parkhaus Fußgängerzone. Wir sehen uns. Wie spät ist es? 5 vor Flug. Was ist denn das für eine Zeit? Die geilste, die du kriegen kannst. Jetzt im Reisebüro oder auf 5vorflug.de mit dem Last-Minute-Tipp bis zu einem Tag vorher die Türkei buchen und zu unglaublich günstigen Preisen deinen Traumurlaub sichern. Krass. Side, Antalya, Alanya, Bodrum und viele weitere türkische Traumziele zu Hammerpreisen. Jetzt auf 5vorflug.de.

Der beste Wetterservice für die Südwestpfalz. Das Wetter bei uns in der Region, das ist heute erstmal noch ein bisschen schön. Bei maximal 19 Grad können aber ganz schnell noch graue Wolken an den Himmel ziehen, über den Tag verteilt. Aber es bleibt trocken heute. Die nächsten Tage sieht es dann beim Antenne-Wettertrend erstmal ein bisschen anders aus. Morgen bei maximal 18 Grad gibt es auf jeden Fall viele graue Wolken und Regen. Zwar spinnt die Sonne da auch ab und zu mal durch, aber es wird auf jeden Fall nass. Und am Sonntag, da sieht es bei maximal 19 Grad ähnlich aus. Der schnellste Verkehrsservice im Antenneland. Präsentiert vom Autohaus Karl und Seffrin. Ihr Hyundai-Partner in Kontwig, Pirmasens und online unter www.auto-kus.de. Hallo auf die Straßen. Aktuell müssen Sie ein bisschen vorsichtig sein, und zwar in Niederauerbach Richtung Oberauerbach. Da steht die Polizei und kontrolliert. Also es gibt eine kleine Polizeikontrolle. Der Blitzer-Service. Einen Blitzer haben wir auch noch, und zwar in Dellfeld in der Ortsmitte. Da müssen Sie also auch ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn sonst noch irgendwo was ist, dann rufen Sie doch einfach mal unter der kostenlosen Hotline durch. 08000 88 4 88 4. Und ganz egal, wo Sie sich gerade so rumtreiben, haben Sie eine gute und sichere Fahrt. Antenne Pirmasens. Meine Stadt. Mein Sender. Mein Morgen. Sich in fremde Welten träumen und mit seinen Helden coole Abenteuer erleben, das war doch als Kind einfach mal das Größte. Und sowas Ähnliches können Sie auch gleich hier bei uns machen. Denn es ist mal wieder Zeit für unsere Antenne-Märchenstunde. Und da geht's nicht unbedingt um Cinderella, Dornröschen und Co., sondern um wahre Helden der Musikgeschichte. Eine coole Story aus dem Leben eines Künstlers oder einer Band gibt's also gleich hier wieder bei uns. Vorher haben wir aber noch ein bisschen Musik für Sie. Und zwar gibt's jetzt die Toten Hosen mit Tage wie diese um 9.36 Uhr hier mit Ellen Kopatz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg. Gassen, zu den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen, wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. Unsere Kreise. 9:39 hier mit den toten Hosen. Tage wie diese bei der neuen Antenne. Es ist mal wieder soweit. Wir tauchen in eine Welt aus Musikhelden ein. Und heute vor genau 6 Jahren gab es da 2 Typen. Die haben im Sommer 2011 einen dicken Sommerhit rausgehauen. Und um den geht's heute in unserer Antenne-Märchenstunde. Es war einmal vor langer, langer Zeit, also so ungefähr vor 6 Jahren. Da lebten in einem weit entfernten Land 2 Typen mit den Namen Lucenzo und Don Omar. Die beiden schlossen sich zusammen und brachten einen wundervollen Sommerhit raus. Ihr Song Danza Kuduro schoss in mehreren europäischen Ländern auf die 1 und verbreitete richtig fettes Sommerfeeling. So auch hier bei uns in Deutschland, da hing der Song eine Woche auf Platz 1 ab. Und bei Danza Kuduro geht's vor allem um den ursprünglich in Angola entstandenen Tanz Kuduro. Bei dem gibt's auf jeden Fall fette, schnelle Beats, die eine Mischung aus Batida, Soca, Samba, Souk, Tribal House und Techno sind. Also von allem ein bisschen was dabei. Und den Song, den gibt's jetzt natürlich auch hier bei uns. Vorher aber beenden wir jetzt hier noch schnell unseren Antenne-Märchenstunden-Schlusssatz. Und zwar, und wenn sie nicht gestorben sind, machen sie noch heute irgendwo Musik. Und jetzt Lucenzo und Don Omar mit Danza Kuduro am Freitagmorgen um 9.40 Uhr. Stadt, mein Sender. Antenne Pirmasens. Ein Song, der was gibt, von dem du sagst, es würde helfen, und du dabei in Betracht gezogen hast, dass wir selbst sind, die für unser Glück die Sorge tragen, und du trotzdem glaubst, dass du es brauchst, glaub mir, Du musst es mir nur sagen, ob dich lauf und such es, stehl es, kauf es in Masse. Ich hol's dir, was in Masse ist. Ich tu's, was in Masse ist. Bleib bloß hier, was in Masse ist. Ich versuch's, was immer es ist. Was immer es ist. Was immer es ist. Was immer es ist. Was immer du im Sinn hast, das du vermisst in unserem Haus. Ich beschaff es in Windeseile, denn ich brauch es dadurch auch. Es ist schon unterwegs, mein Schatz, hast du mir erst erzählt. Ich werde niemals zulassen, dass dir irgendetwas fehlt. Was immer es ist, ich hol's dir. Was immer es ist, ich tu's. Was immer es ist, bleib bloß hier. Was immer es ist, ich versuch's. Was immer es ist. Was immer es ist. Was immer es ist. Was immer es ist. Wenn es irgendetwas gibt, von dem du denkst, es sei was Schlechtes, sei dir sicher, dass du mich nicht kränkst. Wenn du mir sagst, dass dir irgendwas nicht recht ist, du bist die Antwort auf meine Gebete und ich hab dich hier und jetzt. Es gibt nichts, was ich nicht täte, dass du mich nicht verlässt. Was immer es ist, ich hol's dir. Was immer es ist, ich tu's. Was immer es ist, bleib bloß hier. Was immer es ist, ich versuch's. Was immer es ist, ich hol's dir. Was immer es ist, ich tu's. Was immer es ist, bleib bloß hier. Was immer es ist, ich versuch's. Was immer es ist. Was immer. Was immer es ist. Was immer es ist. Mark Forster, was immer es ist, um 9.47 Uhr hier bei der neuen Antenne am Freitagmorgen. Eintauchen in eine Welt voller Ritter, Holdermeiden und merkwürdiger Folterinstrumente. Das kann man am Samstag und Sonntag auf dem Mittelaltermarkt, auf dem Landgestüt in Zweibrücken. Neben vielen aufgeschlagenen Lagern gibt's dieses Jahr ein echtes Highlight, das Folterinstrumente-Museum im Stall. Hier können sich die Adligen dran ergötzen, wie aus Hexen und anderen Übeltätern die Wahrheit damals rausgepresst worden ist. Wer lieber ein bisschen rumhampeln und so richtiges Mittelalter-Feeling kriegen will, der kriegt ordentlich Musik auf die Ohren. Es gibt nämlich noch Live-Musik von der Gruppe Shanti, den Tanzweibern, der beliebten Musikgruppe Wiese Matente und vielen, vielen mehr. Neben einem stelzenlaufenden Ritter erwartet die Kiddies auch noch eine Traumreise von einem Zauberer. Und für alle wahren Helden ist das Pfeil- und Bogenschnitzen genau das Richtige. Hier darf man die Dinger nicht nur bauen, sondern auch mal ausprobieren. Also für mich wäre das auf jeden Fall nichts. Da müssten wohl alle aus dem Weg gehen. Ich würde bestimmt den Pfeil in so einen Hintern von einem holden Burgfräulein oder sowas schießen. Ja, und wer danach so richtig hungrig ist, für den gibt's natürlich auch noch typisch mittelalterliche Kost. Samstag geht's gegen 13 Uhr los und wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß beim Eintauchen in die bunte Welt aus Rittern, Burgfräulein und Co. beim Mittelaltermarkt auf dem Zweibrücker Landgestüt. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. Looks good. Pirmasens. Meine Stadt. Mein Sender. We're living in our own little Hollywood. We're washed up stars, but things can't be good. We got everything we need in our neighborhood. No fancy cars. Remember when we were 15, smoking in the park. Never really noticed you, but I was falling hard. Remember Jimmy's pickup, drunk driving in the dark. If I think about it now, we didn't think at all. Oh. Dacia-Partner im Stadt- und Landkreis. Autohaus-winwar.de. Und gleich gibt's noch Musik von Michael Patrick Kelly für Sie. Michael Patrick Kelly mit seinem Song Shake Away gleich hier im Mehrmusikmittag für Sie. Das soll der Sommer schon gewesen sein? Verlängern Sie den Sommer und buchen Sie Ihre AIDA-Reise zu sonnigen Traumzielen. Zum Beispiel auf die Kanaren oder unser Tipp, 7 Tage Perlen im Mittelmeer. Ab Mallorca mit AIDA Perla schon ab 599 € in der Verandakabine. Alle Infos im Reisebüro und auf aida.de.